Wir werden also schnell. Nicht als Menschen sind dabei. Das Team ist voller Hass und Stolz. Denn wir sind härter als Stahl und Holz. Den Erzolz in unseren Adern. Den Erzolz steigt voran. Den Erzolz in unseren Adern. Den Erzolz, wir schalten voran. Was sie dich umbringt, macht dich stark. Doch wir landen früh im Tag. Feinde und so viel Wut. Solche Dinge enden meistens Blut.